American Girl ist guter Ding, als Tom Pettys gleichnamiger Song im Autoradio läuft. Kein Wunder, anders als die Zuschauer im Kinosessel ahnt sie ja nicht einmal, dass sie geradewegs ihrem Killer Buffalo Bill in die Arme fährt. Tom Petty wiederum war ebenfalls zumindest halbwegs ahnungslos, als er sich das Schweigen der Lämmer anschaute. Sicher, er wusste, dass Jonathan Demme bei seinem Büro um Erlaubnis gebeten hatte, den Song verwenden zu dürfen. Und da Petty die Arbeit des Regisseurs schätzte, gab er sein Okay, auch ohne den genauen Verwendungszweck zu kennen. Ohnehin hatte er gerade keine Zeit, um sich etwa eine Testvorführung anzuschauen. Und irgendwann hatte Tom Petty dann auch das gleichnamige Buch von Thomas Harris gelesen und brannte danach förmlich darauf, die Verfilmung mit Jodie Foster und Anthony Hopkins in den Hauptrollen sehen zu können. Ich ging also gleich am Premierentag, um ihn mir anzuschauen, in die Nachmittagsvorstellung. Aber ich hatte keine Ahnung, dass American Girl ausgerechnet in diesem Film auftauchen würde. Der Song kam also und ich erinnerte mich, aha, dafür wollte er ihn. Ich denke, dass Jonathan Demme damit vor allem die Atmosphäre dieser Zeit, nämlich der 70er Jahre, heraufbeschwören wollte. Vielleicht war da auch ein bisschen Humor im Spiel. Aber es ist nichts falsch daran, wie er den Song platziert hat. Viele meiner Songs bewegen sich auch unterhalb der Oberfläche, sodass verschiedene Level der Interpretation möglich sind. Aber so ganz ist mir immer noch nicht klar, worauf Demme hinaus wollte. Ich denke aber, dass American Girl da ganz gut passt, weil der Song das Tempo des Films gerade in dieser Szene gut voranbringt. Aber merkwürdig ist es natürlich auch, wie mit vielen Songs. Du schreibst sie, schickst sie in die Welt und normalerweise werden gerade die besseren sehr unterschiedliche persönliche Interpretationen provozieren, die manchmal nichts mehr mit dem zu tun haben, was der Schreiber beabsichtigte. Ja, aus meiner Erfahrung kann ich sagen, je besser ein Song, desto mehr Interpretationen. People, they have some sort of personal interpretation of them. And they're not necessarily what the writer intended. But I think I've found with my own experience that the better the song is, the more interpretations you're going to have. Und mitunter rücken die Interpretationen auch den Songwriter selbst in ein eher dubioses Licht. Auf die Frage, welches denn das größte Missverständnis gewesen sei, das einer seiner Songs in einer nunmehr fast 20 Jahre währenden Karriere provoziert habe, fällt Tom Petty vor allem der folgende aus dem Jahr 1985 ein. Another one, just like the other ones. Another badass, another troublemaker. I'm scared, ain't you boys scared? Oh, I wonder if it's gonna show us what bad is. Boys, we got a man with a dog, got a wrong. Think we ought to throw a old spag a bone. Made me sick. Another Jimmy Dean, bet he's got a motor back. What do y'all think? Bet if we'd be good, we'd get a ride on it. If he ain't too mad about the future, maybe we go to help him see. The future ain't what he used to be. Listen, hey, Spike, what are you like? There was one that I did on Southern Accents. Auf Southern Accents gab es diesen Song Spike, der in den USA sehr populär wurde, auch wenn das gar keine Single war. Da schlüpfe ich in die Rolle eines Rednecks, der in einer Bar diesen dunkelhäutigen Punk überfällt. Und ich war schon überrascht, wie viele Leute zu dem Schluss kamen, dass dieses Verhalten auch mein ganz persönliches sein würde, kurzum, dass ich ein Rassist sei. Dabei hatte ich doch nur versucht, einen Charakter darzustellen. Aber das Risiko, dass alles gleich autobiografisch interpretiert wird, geht man eigentlich immer ein, wenn man eine Figur erfindet, die nicht unbedingt so denkt oder spricht, wie du selbst es tun würdest. Es stört mich nicht wirklich, aber merkwürdig fand ich diesen Schluss schon. Ja, ich war sogar ein bisschen amüsiert darüber. Es passiert auch oft, dass die Leute irgendwelche Haschisch-Referenzen in den Songs hören, auch wenn ich das überhaupt nicht im Sinn hatte. Das ist immer das Erste. Ach, der ist ja wieder auf Dope. So, you know, it doesn't really bother me, but I found it kind of strange and almost amusing that, you know, they thought I was like that. Mm-hmm. I've often had dope references brought up too, where I wasn't at all thinking about dope. But that's the first one they turned to. Oh, dope. He's on dope. Dope oder nicht? Tom Petty sieht jedenfalls älter aus als die fast 42 Jahre, die seine Geburtsurkunde ausweist. Ein Dreitagebart wuchert über eingefallenen Wangen, die Haare über der Stirn lichten sich langsam. Und seine Schneidezahnkulisse, die er beim Lachen immer so schön bleckt, könnte auch mal eine kleine Rundumbehandlung vertragen. Doch hinter der Kulisse allmählichen Verfalls steckt noch Leben und Enthusiasmus. Vor allem, wenn Tom Petty über sein aktuelles Album Wildflowers spricht, das, ähnlich wie Southern Accents vor 10 Jahren, einen Neuanfang markiert. Mit dem Produzenten Rick Rubin, der zuletzt auch Motivationskünstler für Johnny Cash oder Mick Jagger spielte. I had been working with Jeff Lynne a lot and, Ich hatte zuletzt viel mit Jeff Lynne gearbeitet, aber diese Konstellation war einfach ausgereizt. Noch eine Platte in diesem Stil, das wäre keine Herausforderung für mich gewesen und auch nicht fair, weder mir noch dem Publikum gegenüber. Ich brauche aber den Beitrag anderer Leute, neue Türen, an die ich klopfen kann, eine andere Perspektive. Besonders dann, wenn ich mit sehr vertrauten Musikern spiele. Und diesmal wollte ich unbedingt einen jüngeren Produzenten. Wir hatten niemals einen jüngeren, der den Boss spielte. Sich allein daran zu gewöhnen, war schon interessant. Und manchmal fragte ich mich schon, hey, Moment mal, dieser Junge hat doch keine Ahnung, wovon er redet. Aber ich räumte ihm das Recht ein, an mir zu zweifeln, denn ich hatte mir versprochen, dies zu tun, jedenfalls die meiste Zeit. And just getting used to that concept, you know. It wasn't difficult, it was just interesting, you know. You would, there were wrinkles, you know, there'd be taste, well, wait a minute. This kid doesn't know what he's saying. Well, wait a minute, you know, that's not right. But I gave him the benefit of the doubt because I promised myself I would most of the time. Dreams and the time. And I think we both came away from it learning a lot, you know, from each other. Ich denke, wir haben beide sehr viel gelernt aus dieser Zusammenarbeit. Jedenfalls habe ich heute eine Menge Respekt für Rick Rubin, denn er ist ein sehr angenehmer Mann, der eine ganz unkomplizierte Atmosphäre kreieren kann. Dabei weiß ich gar nicht, ob ich ihn im eigentlichen Sinne je wirklich angeheuert habe. Rick war einfach immer da und fragte, hey, wollen wir ein paar Songs aufnehmen? Oder ich rief an und sagte ihm, dass ich wieder was fertig hätte, und er kam gleich rüber. Das ging anderthalb Jahre so, und am Ende hatten wir über 25 Songs im Kasten. Es gab kaum Druck bei dieser Produktion, wenig Stress. Wir haben einfach endlos viele Platten zusammengehört, das hatte ich schon ewig nicht mehr gemacht. Rick kam jeden Tag mit einer dicken Tasche voller CDs an und nutzte jede kleine Pause, um mir was vorzuspielen. Hey Tom, kennst du das hier? Fragte er dann, bis ich schließlich anfing, ihm Platten vorzuspielen. Das hat rückblickend betrachtet die Musik auf Wildflowers sehr beeinflusst. Und Rick war manchmal auch da, während ich die Songs schrieb, was ich vielleicht nicht ganz direkt, aber doch sicherlich unbewusst ausgewirkt hat. And so then that spreads to where, you know, I'm bringing things for him to hear. And I think it probably inspired the music we made, looking back on it. He would do this too while I was writing, come over and spend an afternoon with me and play records and say, you know, never specifically said try to do something like this, but I think that would seep into my head like, oh, that was good. Now that's a good idea, and I think subconsciously it worked on what I was writing. To clean up my Ein Mann am Ende des Regenbogens, der sich und anderen nichts mehr vormachen muss. Die Schwächen sind nur zu bekannt, die dunklen Seiten offenbart. Ein gebrochenes Herz muss er nicht mehr fürchten, auch wenn er sich nichts sehnlicher wünscht, als all die Fehler ungeschehen machen zu können. Only a Broken Heart ist nicht nur einer der schönsten, sondern auch einer der charakteristischsten Songs auf Wildflowers. Ähnlich wie Neil Young auf Harvest Moon ist hier einer zu betrachten, der ziemlich schonungs-, doch nie humorlos Gericht über sich hält, dabei aber nicht in selbstgefälliger Grübelei erstarrt. Einer, der die Dinge und Menschen in seinem Leben festhalten möchte, statt krampfhaft neuen Horizonten hinterherzuheischen, der inzwischen weiß, dass die meisten Dinge, über die er sich den Kopf zerbricht, ohnehin nicht passieren. Ein Lone Ranger, des Müdeseins müde, der notfalls auch mit schmutzigen Händen und aufgescheuerten Knien zu seinem Zimmermädchen zurückkrabbelt. Crawling back to you. Ich hatte Glück, dieses Thema zu haben, denn für gewöhnlich arbeite ich vom Songtitel aus und schreibe dann. Doch diesmal hatte ich in einer Mischung aus Experiment und Bequemlichkeit überhaupt keine Ahnung, was ich tun würde. Ich zensierte mich auch nicht, sondern nahm immer gleich den ersten Entwurf. Außerdem arbeitete ich wieder weitgehend ohne Co-Autoren, was ich schon seit Jahren nicht gemacht hatte. Und ich versuchte, Musik und Text zusammen entstehen zu lassen, was mir meistens gelang und was mir auch am meisten Spaß macht, anstatt hier mal eine Melodie und da mal einen Text zu haben, die man dann zusammenpuzzelt. Das Erste, was mir in den Kopf kam, schrieb ich einfach auf. Und ich habe wahnsinnig viel geschrieben, viel mehr als normalerweise für ein Album. Und irgendwann fiel mir dann auf, dass dieses Thema immer wiederkehrte. Diese Figur, die die Dinge zusammenhalten will, die Hoffnung und Trostlosigkeit unter einem Hut versöhnen möchte. The character that's trying to hold their ground, just hold everything together, trying to kind of reconcile hope and desolation, you know. I remember you so clearly, the first one through the door, and I returned to find you drifting too far from the shore. I remember feeling this way. You can lose it without knowing. You wake up and you don't notice which way the wind is blowing. Don't fade on me. You were the one who made things different. You were the one who took me in. You were the one thing I could count on. Above all, you were my friend. Don't fade. Don't fade on me. You know, I can remember a time when I might have been worried about that and edited some of it out. Es hat eine Zeit gegeben, wo ich mir darüber Gedanken gemacht hätte, dass viele Songs in eine ähnliche Richtung weisen, mit dem Resultat, dass einige davon rausgeflogen wären, weil ein oder zwei ja reichen. Aber auf diesem Album gibt es zum Beispiel wahnsinnig viele Songs über Freunde und Freundschaften, die ich alle so stehen ließ. Was dann letztlich auch mehr über mich persönlich aussagt, als wenn ich es von Anfang an darauf angelegt hätte. Ich denke, dass ich einfach an einem Punkt in meinem Leben angekommen bin, an dem ich nach den Dingen Ausschau halte, die wirklich lohnend sind. Wie eben Freundschaften, die ich heute sehr zu schätzen weiß und nicht mehr einfach für so selbstverständlich erachte wie mit 25. Damals dachte ich über solche Dinge gar nicht großartig nach. Take them for granted like I might have when I was in my 20s. You know, I don't think I really thought about things like that. Die Berliner Tageszeitung kürte Tom Petty zum, Zitat, meist unterschätzten Amerikaner in Europa. Und da ist was dran, gilt der Enkel einer Cherokee-Indianerin aus Gainesville, Florida, doch vielen nach wie vor als harmloser Good-Time-Rocker, auch wenn er heute längst auf die große Gunst seiner ehemaligen Idole wie Byrds Chef Roger McGuinn oder Bob Dylan rechnen kann, mit dem er auch bei den Traveling Wilburys zusammenarbeitete. Immer wieder beugte Petty dem künstlerischen Bankrott vor, indem er neue Horizonte für sich erschloss, ohne sich dabei selbst untreu zu werden. Personell, musikalisch, thematisch. American Girl, so sagte er einmal, habe ihm damals ein Thema gegeben, an dem er seine Identität als Songwriter finden konnte. Als das Spiel mit den Teenage-Mythen ausgereizt war, reflektierte der Wahl-Kalifornier auf Southern Accents mit dem Mut der kreativen Verzweiflung seine Südstaatenherkunft. Und durchbrach dabei en passant auch noch die musikalischen Barrieren, die ihm seine Band, die Heartbreakers, zu setzen schien. Gab es in seiner Karriere jemals eine Phase, in der er ratlos vor dem großen schwarzen Loch stand, in der er wirklich Schwierigkeiten hatte, ein neues Thema zu finden, an dem er sich ausprobieren konnte? It isn't if you're aware of it. It's very difficult if you're not aware of it, you know? Das ist nicht schwierig, wenn man sich dessen bewusst ist, sonst aber sicherlich. Ich erinnere mich nur an eine Phase meiner Karriere, wo ich mich ein bisschen gelangweilt habe, und das war zu Zeiten von Long After Dark, so um 1982 herum. Aber ich musste eine Platte machen, auch wenn ich keine Ahnung hatte, was ich machen sollte, und im Prinzip wusste, dass wir uns eigentlich nur noch wiederholen könnten, was das Ganze dann natürlich besonders quälend machte. Ich wusste nicht, wohin ich thematisch wollte, nur, dass ich eine Platte machen musste. Und das Ergebnis war dann Southern Accents. Da fand ich etwas Neues, das mich interessierte, und ich zerstörte das, was vorher war, um eine neue Bahn für mich zu schaffen, eine neue Richtung. Diese Vorgehensweise gefiel mir so gut, dass ich damit weitermachte, wenn es mir zu bequem wurde. And when I did that, I really enjoyed it in a way, and so I've kind of kept on that path to, as much as I could. When I did Full Moon Fever, I felt like I'd hit another place stylistically. So fand ich dann in der Zusammenarbeit mit Jeff Lynne und Full Moon Fever stilistisch einen Platz, an dem ich vorher noch nicht war. Das war viel pop-orientierter als alles zuvor, und ich machte dann weiter mit Lynne, weil ich die Heartbreakers dazu holen wollte, um zu sehen, was sich daraus entwickelt. aber mir wurde klar, dass sie eigentlich eine Rockband sind. Mit anderen Worten, die Jungs aus der Band teilten meinen Enthusiasmus in dieser Richtung nicht unbedingt. Aber richtig auf dem Trockenen stand ich wirklich nur das eine Mal, wo ich gar nicht wusste, was ich machen sollte. Heute würde ich sicher nicht davor zurückschrecken, übers Älterwerden zu schreiben. Das ist ein interessantes Thema und eine echte Herausforderung, wenn man selber in die Jahre kommt, so nach und nach. You know, writing about growing older. I think it's an interesting topic. It's kind of challenging to grow older chronologically. Der Jahre hat Tom Petty auch so manchen Lorbeer geerntet. Nicht nur von Schriftsteller Bret Easton Ellis, der ihm in seinem viel diskutierten Roman Less Than Zero gleich mit einer ganzen Passage schmeichelte. Im letzten Jahr wurde Tom Petty beispielsweise von MTV für seine Verdienste um die Videokultur mit einem Award beglückt, die er gerade mit einem leicht surrealen Clip zu Mary Jane's Last Dance noch einmal bestätigt hatte. Die Zeremonie in der New Yorker Radio City Music Hall ließ er allerdings eher widerwillig über sich ergehen. Es sei regelrecht furchterregend gewesen, da hochgehen zu müssen, ohne Gitarre zunächst und mit der Erwartung auf eine kleine Ansprache konfrontiert. Well, it's not really my cup of tea, is it? I haven't ever gone to that kind of thing. I've never attended. Das ist wirklich nicht mein Ding. Einmal war ich sogar für 5 Grammys nominiert und bin trotzdem nicht hingegangen. Was sagten alle? Nein, ich habe einfach keine Lust, dort so lange rumzusitzen. Und ich hoffe, die Leute verstehen das. Ich versuche nicht zu cool zu sein und zu gehen. Ich will einfach nur nicht da so lange rumsitzen müssen. Das heißt nicht, dass ich nicht wirklich zu schätzen weiß, dass meine Arbeit beachtet wird. Diesmal ging ich eigentlich nur hin, weil ich auch spielen musste. Aber zu gewinnen war schon klasse. Das machte die ganze Nacht einfach unendlich viel erträglicher. And I appreciate it. I really do appreciate being noticed, you know? I really appreciate it. And but I just, you know, I went to this one because I was playing. But I must say, winning felt great. It made the night infinitely more bearable. Never was around. up tall and she grew up right with them Indiana boys on an Indiana night. Well, she moved down here at the age of 18. She blew the boys away, it was more than they'd seen. I was introduced and we both started grooving. She said, I dig you, baby, but I got to keep moving. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in and I'm tired of this town myself, tired of this town. Oh my, my, oh hell yes. Honey, put on that party dress. Buy me a drink, sing me a song. Take me as I come, cause I can't stay long. Last dance with Mary Jane. One more time to kill the pain. I feel summer creeping in. I'm tired. Down again. My interpretation of that one wasn't about marijuana. Jemand erzählte mir tatsächlich, der Song verlange ja wohl die Legalisierung von Marihuana. Sehr interessant. Ich denke eher, Mary Jane's Last Dance dreht sich um einen ruhelosen Menschen, der einfach permanent unterwegs ist und keinen Platz für sich findet, an dem er sich wohlfühlt. Das war für mich die Idee. Es ist textlich ein sehr abstrakter Song und es wundert mich immer noch, wie erfolgreich er war. Ein Song, der schnell geschrieben und schnell aufgenommen wurde. Große Diskussionen gab es dann nicht. Very abstract song. I'm still amazed at the success of that song. I mean, happily amazed, but when we did it so fast and wrote it so fast that there wasn't much discussion about it. Längere und gewiss auch sehr innervierende Diskussionen führte Tom Petty hingegen vor rund 15 Jahren mit seiner alten Plattenfirma MCA, die seine Platten seiner Meinung nach zu teuer in die Läden brachte. Damals verbrachte Petty mehr Zeit in endlosen Sitzungen mit Anwälten als in einem Aufnahmestudio, eine zermürbende Erfahrung, die er später in Songs wie Century City oder dem von einem Ausspruch Roger McGuinns inspirierten The Waiting verarbeitete. Petty blieb damals nach einer halbwegs gütlichen Einigung bei MCA und ist erst vor Wildflowers zu Warner Brothers gewechselt, eine Firma, die er schon aus seiner Arbeit mit den Traveling Wilburys kennen und schätzen gelernt hatte. Bei MCA hingegen habe er, so Petty, besonders nach dem Verkauf der Firma an einen japanischen Multi kaum noch jemanden gekannt. Doch die Hörner an den Winkelzügen des Musikgeschäfts soll sich heute die jüngere Generation abstoßen, auch wenn Tom Petty ein klares Wort hier und da nicht scheut. I don't honestly think about the music business a lot anymore. I've become. Ich denke heute nicht mehr viel übers Business nach. Mit dem Alter wird man wohl ein bisschen müde, sich darüber den Kopf zu zerbrechen. Natürlich geht es immer um Geld. Und man kann von den Plattenfirmenleuten einfach nicht erwarten, dass sie dies aus demselben Grunde wie du selbst tun, denn sie sind schließlich Geschäftsleute. Nach dieser Auseinandersetzung um Plattenpreise und diesen ganzen Gerichtsverfahren habe ich mich da einfach ausgeklinkt. Denn nach dieser Geschichte war ich einfach fertig damit. Ich wollte mich einfach nicht länger mit diesen Leuten rumschlagen, nachdem sie mich doch ziemlich fertig gemacht hatten. Thank you. I do enjoy seeing Pearl Jam give the ticket people hell, you know. Es freut mich aber schon zu sehen, dass Bands wie Pearl Jam gegen die Veranstalter vorgehen, die zu hohe Ticketpreise verlangen. Es ist die richtige Idee, denn vielleicht droht irgendwann der Punkt, wo die Musik nur noch im Besitz der Elite ist, während die Gewinnspanne der Konzerne immer größer wird. Denn die CD-Preise steigen ja nicht unbedingt nur wegen gestiegener Kosten. Meine Devise lautet heute also, stell deine Rechnung für die Plattenfirma so hoch aus, wie es nur geht und geh sicher, dass du gut für deine Arbeit bezahlt wirst. Aber mit diesem ganzen Softwarekram jetzt und den ganzen neuen Technologien kann ich einfach nicht mehr mithalten und ich habe auch nicht die geringste Lust dazu, denn ich mag einfach Musik. Neulich fragte mich jemand, ob ich nicht gern ein Label aufmachen würde. Nein, antwortete ich, wahrscheinlich nicht. Natürlich würde mich der musikalische Aspekt interessieren, neue Talente zu entdecken und sie vorzustellen. Aber ich wüsste genau, wo das enden würde, nämlich in der Hölle. Und da will ich auf keinen Fall wieder hin. Probably not, you know. I'd love the musical end of it, of exposing new talent that I thought was worthwhile, but I'm sure I know exactly what it'd turn into. You know, it just turned into hell, you know. I don't wanna go through that. Please.